Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist FM4 Labum Deluxe am Freitagabend. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich bin heute euer Pilot für die erste Stunde. Ich habe ein paar schöne Oldschool-Tracks ausgepackt, aber auch ganz frisches Material, so wie das erste Stück hier. Let It Go von Mirak and Peter auf Dust Down Sun. Ganz fresh, ganz neu, das erste Mal hier on air bei uns. Ihr seid genau richtig, das ist FM4 Labum Deluxe. Mein Name ist Patrick Pulsinger und das war das erste Goodie heute zum allerersten Mal hier bei uns zu hören. Let It Go von Mirak and Peter auf Dusk Down Sun. Und es gibt heute viele schöne andere Sachen zu entdecken, nämlich zum Beispiel das neue Album von Sidrim, das er uns heute persönlich hier vorstellt. Er ist auch später hier, um uns einen kleinen Mix dazulassen. Das neue Album erscheint genau heute und heißt Sprint. Wir sind schon sehr gespannt, was er uns darüber zu erzählen hat. Etwas später hier bei uns Sidrim live zu Gast und in the Mix. your ass to the stick. Ass to the stage. Ja, das ist die erste Stunde von der Boom Deluxe. Heute ist Freitagabend. Mein Name ist Patrick Pulsinger. Und wenn ihr später vielleicht nochmal reinhören wollt, in den nächsten Tagen, so könnt ihr das tun. Ein Monat lang auf FM4 Dance. Wenn ihr die Playlist haben wollt, dann schaut doch mal im Programm des heutigen Tages vorbei. Geht auf unsere Website fm4.rf.at oder schaut euch unsere Socials an. Dort gibt es natürlich immer wieder Links zu den Künstlerinnen und Künstlern, die bei uns zu Gast sind und auch zum aktuellen Programm. Und hier geht es ungefähr noch eine halbe Stunde weiter und dann steht auch schon der erste Gast bei uns vor der Tür und das wird Sid Rim sein. Also noch viel Spaß. We'll be right back. listening to La Boom Deluxe under the shower. FM4. Ja, so neigt sich die erste Stunde zu Ende. Mein Name ist Patrick Pulsinger und das war jetzt eine Stunde lang ein bisschen Musik aus dem Backfolder meiner Festplatte mit ein paar neuen Dingen und ein paar obskuren Sachen, die ich so gefunden habe. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut euch doch mal auf unseren Socials um oder ihr könnt auch einen Monat lang auf FM4 Dance das alles nachhören, genauso wie unsere Gäste. Und unser nächster Gast steht bereits in den Startlöchern. Mir gegenüber bereits Sid Rim, der sein neues Album Sprint mitgebracht hat. Und da freue ich mich jetzt schon auf das Gespräch. Und natürlich wird er uns auch einen Mix machen. Und bleibt also dran, wir haben ein tolles Programm noch. Und wir senden die ganze Nacht für euch. Thank you. FM4 Labum Deluxe.